es mit uns zu Ende. Vielleicht sind wir noch nicht verloren. Vielleicht wurde er uns schon geboren. Ein Mann, der diesen Wahnsinn beendet und das Blatt zum Guten wendet. Vielleicht sind wir noch nicht verloren. Vielleicht wurde er uns schon geboren. Ein Mann, der diesen Wahnsinn beendet und das Blatt zum Guten wendet. Feige Geschöpfe hängen die Lügen an. Wir glauben denn noch an das Gute und Reine. Ach, die weisen Fragen haben wir keine. Vielleicht sind